Ah. Das war IMC, India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Wir hoffen, Ihnen hat unsere Sendung mit dem Themenschwerpunkt Frühlingsragas gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Lothar Meyer und Ben Seuker. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC, India Meets Classic. www.imcradio.net, imcradio.net. Die Sendung wurde präsentiert von der Förderinitiative IMC, India Meets Classic.